Deutschlandfunk, Andruck. Fast zeitgleich sind zwei Bücher über das Silicon Valley auf dem deutschen Markt erschienen. Das eine, Weltgeist im Silicon Valley, wurde verfasst vom Literaturwissenschaftler Hans-Ulrich Gumbrecht. Er lebt in Palo Alto in Kalifornien, hat lange an der Universität Stanford gelehrt, kennt also das Silicon Valley aus der Nähe. Sein Buch ist eine Art Reflexion der dortigen Denkwelt. Das zweite Buch, geschrieben vom US-amerikanischen Journalisten Franklin Foer, spielt zumindest im deutschen Titel auch mit dem hegelschen Begriff Weltgeist. Allerdings lautet der Titel Welt ohne Geist, wie das Silicon Valley freies Denken und Selbstbestimmung bedroht. Unser Korrespondent im Silicon Valley, Markus Schuler, kennt sich also dort aus, hat beide Bücher für uns gelesen. Herr Schuler, Titel und Inhaltsverzeichnisse verraten ja schon etliche unterschiedliche Ansätze beider Bücher. Können Sie einmal genauer erläutern, welcher Autor sich dem Silicon Valley wie annähert? Ja, auch wenn die Titel beider Bücher sehr ähnlich sind, Welt ohne Geist bzw. Weltgeist im Silicon Valley, könnten die Bücher nicht unterschiedlicher sein. Hier Franklin Foer, 44 Jahre alt, Journalist, und dort der emeritierte Literaturwissenschaftler Hans-Ulrich Gumbrecht, 70 Jahre alt, der ursprünglich aus Deutschland stammt. Foer setzt sich journalistisch und sehr kritisch, ja oft polemisch, mit dem Silicon Valley und seinen Protagonisten auseinander. Gumbrecht versucht, das Phänomen Silicon Valley zu verstehen. Er zieht Vergleiche, urteilt deutlich weniger. Bei ihm schimmert ganz häufig eine Bewunderung durch für die Menschen, die hier arbeiten. Er legt sich sehr viel weniger fest, bleibt häufig im Wagen und zitiert dann gerne Philosophen wie Heidegger, Hegel oder Nietzsche. Herr Gumbrecht fragt sich ja in hegelianischer Tradition, wo ist der Geist, und antwortet dann zwischen 1780 und 1810 wahrscheinlich in Weimar und nun eben im Silicon Valley samt wissenschaftlicher Umgebung, eben im Zentrum der elektronischen Industrie und Entwicklung. Was halten Sie von dieser These? Na, diese These stimmt, und er hat sicherlich recht, dass hier mittlerweile sehr viel Einfluss ausgeht auf den Rest der Welt, während Foer das mittlerweile sehr kritisch unter die Lupe nimmt. Ich habe den Eindruck, Gumbrecht ist so etwas stehen geblieben, weil er die aktuellen Entwicklungen nicht mehr berücksichtigt, und Foer wird da eben in seinem Buch sehr viel konkreter. Welche kritischen Anmerkungen macht Foer denn direkt? Also welche Mechanismen stoßen ihn besonders auf? Dem Journalisten Foer, dem ehemaligen Chefredakteur des Wochenmagazins The New Republic, geht es darum, die Ideen zu beschreiben, von denen die einzelnen Macher des Silicon Valley angetrieben werden. Er arbeitet sich in seinem gut 280 Seiten starken Buch besonders an Google, Facebook und Amazon ab, wobei Amazon nicht im Silicon Valley sitzt, sondern 1300 Kilometer nördlich liegt. Auch Foer vergleicht sehr häufig die Unternehmenslenker des Silicon Valley mit Philosophen wie René Descartes. Er wird dabei aber sehr konkret und leitet Schlussfolgerungen aus zum Beispiel den damaligen Erkenntnissen eines Descartes ab und vergleicht diese mit dem Handeln von Larry Page, dem Chef von Alphabet, dem Mutterkonzern von Google. Im folgenden Zitat geht es um die Idee, ein menschliches Gehirn nachzubauen, einer Frage, mit der sich auch der französische Philosoph beschäftigt hat. Zitat: Während Descartes die Skepsis in den Vordergrund stellte, wird Google nie von Zweifeln geplagt. Es hat die Befreiung des Geistes zu einer Befreiung für die Techniker gemacht und stellt nicht einmal die einfachsten Fragen über die Konsequenzen dieses Projekts für den Menschen. Dieses moralische Defizit betrifft nicht nur Google, es verfolgt die Computerwissenschaften schon seit ihren Anfängen. Zitat Ende. Geht denn Gumbrecht in all seiner Begeisterung auch auf solche Schwierigkeiten ein? Ja, Gumbrecht wird in seinem gut 230 Seiten umfassenden Buch über das Silicon Valley sehr selten konkret. Er nimmt diese Region in Schutz und spricht von einem Ton spöttischer Herablassung, in der man auf beiden Seiten des Atlantiks über das Valley schreibe. Im letzten Drittel des Buches geht es schon gar nicht mehr um das Silicon Valley selbst. Da arbeitet sich Gumbrecht an Donald Trump ab, an dem Verhältnis zu Europa und an den Ideen der Sozialdemokratie. Es gibt in seinem Buch oft sehr lange Passagen, in denen er Heidegger oder Hegel zitiert, deren Haltung ausführlich darstellt, um dann wieder im Ungefähren über die jungen Unternehmensgründer oder Studenten an der renommierten Stanford-Universität zu schwärmen. Er sieht diese Region deutlich optimistischer. Unter anderem schreibt er, Zitat: Diese Doppeldynamik zwischen der unwiderstehlichen Faszination des Wegs zur künstlichen Intelligenz und zur Optimierung konkret praktischer Funktionen, genau das könnte die fortgesetzte Gegenwart und Zukunft des Silicon Valley sein. Sie kennen ja nun diesen Ort, mit dem sich beide Autoren befassen. Und ich habe es schon ein bisschen rausgehört, aber trotzdem mal konkret die Frage, welche Darstellung oder welcher Problemaufriss, finden Sie, ist denn treffender? Ja, Franklin Foer steht mir schon aus zwei Gründen deutlich näher. Nicht nur, weil wir ähnlichen Alters sind, sondern weil er sehr journalistisch schreibt. Ganz konkret benennt er aus seiner Sicht Fehlentwicklungen der vergangenen Jahre. Er lästert und schimpft. Amazon-Gründer Jeff Bezos ist für ihn zum Beispiel jemand, der das Wissen monopolisieren will. Facebook-Gründer Mark Zuckerberg, ein Unternehmenslenker, der Transparenz nur vorgaukele und als etwas Erstrebenswertes darstelle, um unsere Daten für Werbeanzeigen auswerten zu können. Gumbrecht bleibt meiner Meinung nach mit seinem Buch sehr stark im Ungefähren. Das mag angesichts seines Wirkens und seiner Generation kein Vorwurf sein. Ihm mangelt es an Thesen und er wird sehr selten konkret. Hat Ihnen denn auch bei Foer irgendetwas gefehlt, was man unbedingt beschreiben oder hinterfragen muss, wenn man über Silicon Valley schreibt? Wenn man das Buch von Foer liest, dann gewinnt man sehr schnell den Eindruck, dass hier jemand sehr wütend ist, sehr einseitig argumentiert. Und das hat mir etwas gefehlt. Er leitet zwar seine Schlussfolgerungen auch mit vielen Philosophen als Beispiel ab, aber er wirkt sehr, sehr einseitig und man hat stellenweise den Eindruck, hier schreibt jemand sehr, sehr wütend über das, was im Silicon Valley passiert, was auch auf seine Zunft, den Journalismus, große Auswirkungen hat und gehabt hat. Sie haben ja nun beide Bücher parallel gelesen, diese sehr unterschiedlichen Bücher. Würden Sie das auch empfehlen? Eher nicht. Beide Bücher könnten kaum unterschiedlicher sein. Ich habe mir dadurch die scheinbare Nähe der beiden Buchtitel mehr erwartet. Bei Gumbrecht kann man sehr viele einzelne Essays lesen, etwas abgehobene Ansichten. Franklin Foer kommt da deutlich schneller zur Sache. Er liefert viel Argumentationsmaterial, über das man aber geteilter Meinung sein kann. Vielen Dank, Markus Schuler war das über erstens Hans-Ulrich Gumbrecht, Weltgeist im Silicon Valley, Leben und Denken im Zukunftsmodus. Im Verlag NZZ Libro erschienen, die 238 Seiten kosten 29 Euro. Und zweitens Franklin Foer, Welt ohne Geist, wie das Silicon Valley freies Denken und Selbstbestimmung bedroht. Erschienen im Blessing Verlag, übersetzt von Jürgen Neubauer, 288 Seiten, Preis 18 Euro.